Das hier? In dieser muffigen Atmosphäre? Als ob ich es geahnt hätte. Mit diesen Worten aus Thomas Bernhards Stück »Der Theatermacher« begann Klaus Peimanns Ära am Burgtheater. Trostlos. Absolute Kulturlosigkeit. Trostlos. Klaus Peimann, Jahrgang 1937, also 6 Jahre jünger als Bernhard, hat die überwiegende Zahl seiner Stücke uraufgeführt. Erst als Schauspieldirektor in Stuttgart, dann als Intendant in Bochum und schließlich am Burgtheater in Wien. Mit an seiner Seite der Dramaturg Hermann Beil. Bernhard bedankte sich bei Peimann und Beil mit 3 Dramoletten, die den Gesamttitel tragen »Klaus Peimann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen«. Darin fordert der Theaterdirektor seinen Lieblingsdramatiker beim Hosenkauf auf, nicht nur den halben, sondern den ganzen Weltekel in ein neues Stück zu packen. »Schreiben Sie so ein Stück Welttheater, dass es das Burgtheater zerreißt. So einen richtig grandiosen Weltschmerz, Bernhard. Schreiben Sie einen richtigen Welthammer.« Das ganze Bernhard-Theater. Theatermacher unter sich. Die 3. Stunde der langen Nacht. Mit Klaus Peimann. Ich kann den Verlust praktisch bis heute nicht verarbeiten. Manchmal sage ich ironisch, ich bin eine von Thomas Bernhards Witwen. Hermann Beil. Man kann das ja heute eigentlich gar nicht mehr glauben, was da los war. Das war das Hauptthema der Abendnachrichten im Fernsehen. Und mit dem österreichischen Autoren Josef Haslinger im Zwischenakt. Natürlich hätte der Herr Peimann gern gehabt, dass das das Zentrum der Welt wird. Das hat er immer gern gehabt, aber dem war nicht so. Kreta, 26.11.79. Lieber Peimann, Großfürst der Schnürböden. Ich schlage vor, dass wir uns Anfang des kommenden Jahres in den Bergen treffen. Dort, wo wir uns vor bald einem Jahr getroffen haben, wenn wir wollen und noch am Leben sind. Ich habe die schlimmste Landung mit einem Flugzeug hinter mir. Jetzt, da das alles schon im Finstern liegt, finde ich diese Höllenfahrt auch schon recht interessant. Auf Biegen und Brechen hinunter auf Rhodos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Meer im Rücken, wild schäumend, denke ich, dass Sie einen guten Sprung in Ihr Element gemacht haben. Wann werde ich einmal nach Bochum kommen? Auf der Kruka gibt es jetzt Telefon. Sie können dort die Rehe und die Füchse anrufen und ihnen eine gute Nacht wünschen. Sehr Ihr Untertan, Thomas B. Irgendwann die verrückte Idee irgendeines österreichischen Kulturministers, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube der spätere Bürgermeister Zilk, dass der Thomas Bernhard tatsächlich Burgtheaterdirektor werden sollte. Und er hat mir davon erzählt und ich habe gesagt, er ist verrückt geworden. Sagt er, ja, haben Sie Lust mitzumachen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Dann werden Sie halt mein Schauspieldirektor. Und hat der Beil auch Lust mitzumachen? Das ist mein Dramaturg, mit dem ich viel arbeite. Ja, und hält das Spiel. Also sagt Bernhard, das machen Sie doch nicht. Sie sind doch ein so großartiger Autor. Das Burgtheater wird Sie doch ruinieren. Es ist doch irgendwie ein menschenfressender, menschenvernichtender, schrecklicher Verein. Nein, sagt er, wissen Sie was? Ich hasse ja das Burgtheater. Aber, und ich hasse die Burgtheater-Schauspieler. Aber ich bin vom Land. Ich werde morgens um 4 Uhr, gehe ich ins Burgtheater, mache alles klar, fälle alle Entscheidungen, alle Besetzungen, alle Sachen. Und wenn um 9 die ganzen verschnarchten Künstler kommen, gehe ich schon wieder nach Hause. Und alle Weichen sind gestellt. Er hatte es wirklich ernsthaft vor. Und irgendwann wurde es dann doch nichts. Und Gott sei Dank, diese herrlichen Romane, diese wunderbaren Stücke hätte er ja nie mehr schreiben können, weil ihn natürlich, trotz seines Tricks, hätte ihn dieses menschenfressende, menschenbeachtende Ungeheuer Burgtheater aufgefressen, nicht? Eigentlich möchte jeder Österreicher alles nicht so gerne, weder Kardinal noch Bundeskanzler, weder Bundespräsident noch Operndirektor, eigentlich möchten alle insgeheim Burgtheaterdirektor werden. Und insofern ist der Thomas Bernhard ein typischer Österreicher, weil alle in Wien, die Taxler, die Droschkenfahrer, die Putzfrauen, der Ministerpräsident, die Landesfürsten, alle wissen immer, das Burgtheater müsste man eigentlich ganz anders machen, nämlich ich würde es so machen. Vielleicht kommt es aus so einer blöden Eskapade, ja. Das Burgtheater war sozusagen ein nationales Symbol oder ist es ja nach wie vor. Und auf diesem nationalen Symbol, da darf nur die menschliche Problematik dargestellt werden. Nicht bestimmte Themen, bestimmte Stücke waren ja absolut tabu für das Burgtheater. Also Thomas Bernhard, Jelinek, Turini, das kam ja erst, Tabori, das kam ja erst durch Peymann auf die große Bühne des Burgtheaters. Man muss es erlebt haben, um das zu begreifen. Es war natürlich ein absolut privilegiertes Theater und fern des Lebens und fern der Wirklichkeit, nicht? Man ging ins Burgtheater, um schöne 2 Stunden zu erleben, mehr nicht. Aber nicht, um die Wahrheit zu erfahren. Nicht, um mit der Wahrheit konfrontiert zu werden. Brecht durfte ja nicht gespielt werden. Ja, da gab es ja den berühmten Brecht-Boykott. Und ein Stück wie Woyzeck, undenkbar im Burgtheater. Das haben wir zum ersten Mal in der Geschichte des Burgtheaters am Burgtheater gespielt. Ja, also bestimmte Themen gab es da nicht. Und es war immer eine Feierstunde. Und es durfte ja auch nicht gelacht werden. Es durfte ja auch, selbst bei Komödien durfte man nicht lachen. Es hatte alles immer einen feierlichen Ernst. Und auch wenn eine Komödie auf der Bühne war, war es feierlich ernst, nicht? Und wenn ich dann mal wagte zu lachen, weil ich es wirklich irrsinnig komisch fand und auch gut gespielt, ja, bekam ich nur scheele Augen, scheele Blicke, vorwurfsvolle Blicke. Was war das? Das hat sich jetzt total geändert. Und daran hat zum Beispiel der Thomas Bernhard auch Anteil genommen, nicht, weil er das absolut begriffen hat. Nicht? Also dass so ein Schlendrian nach dem Motto, so haben wir ja immer gespielt, nicht, und im Grunde ist es ja auch egal, was wir machen, die Leute gehen eh rein, das Haus ist ausabonniert, es ist voll, ist ja eh egal, und nur wenn dann ein paar Publikumslieblinge mitspielen, ist die Sache schon gelaufen. Also das geht ja heute schon lange nicht mehr. Nicht? Und es haben damals auch ein paar kluge Menschen begriffen, dass das Burgtheater von Grund auf reformiert gehört. Und das ist ja in der Direktion Peymann auch mit heftigsten Kämpfen durchgesetzt worden. Die Konzentration darf nicht nachlassen. Damals, vor 22 Jahren, hatte meine Konzentration plötzlich nachgelassen. Auf dem Peitschenknall keine Präzision. Verstehen Sie? Keine Präzision auf dem Peitschenknall. Die Pferde reagierten nicht mehr. Nicht präzise, nicht mit der erforderlichen Präzision. Und jetzt spiele, oder besser gesagt übe, ich 22 Jahre das Cello. Sind Sie je mit einer Aufführung eines Ihrer Stücke zufrieden gewesen? Gibt es eine ideale Inszenierung? Habe ich im Grunde nie eine gesehen, nicht? Weil es immer was anderes war, als ich mir vorgestellt habe. Aber das, selber aktiv mitarbeiten an einer Inszenierung, das haben Sie nie gewollt? Das würde ich wollen, wenn Schauspieler andere Leute wären, aber dann wäre es wieder was anderes und das ginge nicht, nicht. Und ich kann auch nicht an so einem Apparat arbeiten. Würde mich wahrscheinlich in kurzer Zeit zerstreiten. Es geht nicht, nicht, das ginge gar nicht. Ausgesetzt dieser Meute da hinten, das geht nicht. Meute meinen Sie damit den Verwaltungsapparat oder die Künstler? Na alles, die Künstler, die Bühnenarbeit, das ist eine Meute, die gegen einen angeht, nicht. Und da würde ich dann doch der Schwächere sein und auf und davon laufen wahrscheinlich. Nach ein paar Tagen, nehme ich an. Es war mal so eine Idee, nicht, den Boris einmal wieder zu machen, weil ich immer gesagt habe, das müsste ein Stück sein, wo nicht Schauspieler oder Menschen auf der Bühne sind, sondern Fleischklumpen, nicht, so wie der Bacon malt, also so rausquellende Geschichten, wo man nicht richtig erkennt, sind das Menschen oder was ist das eigentlich, Rümpfe. Nicht? Da aber habe ich so eine Idee gehabt, vielleicht könnte ich das irgendwo machen, in Berlin vielleicht. Aber wenn ich dann in so einem Theater bin ein paar Stunden, dann geht das nicht. Ne? Das ist, fasziniert mich zwar, nicht? Theater ist ja was Ungeheures, aber dieser ganze gebrechliche Apparat hinten, nicht, der sich schwerfällig bewegt und eigentlich alles Poetische ausmerzt, nicht? Letzten Endes, es geht nicht. Also das Stück findet nur statt, solange Sie schreiben, während Sie selbst drin sind. Die Figuren im Kopf. Ich glaube auch, ja. Das ist auch schon weg, wenn ich mal den Fehler begehe und lese ein Stück wieder, nicht? Erstens ist es dann wieder ganz was anderes, nicht? Aber das ist dann schon ächzt und krächzt an allen Ecken. Das ist, hat damit nichts mehr zu tun. Haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht, dass nach der Uraufführung eines Stücks Sie sich bereichert gefunden haben, dass es mehr war, als Sie sich vorgestellt hatten? Na, bereichert fühle ich mich immer bei allem, nicht? Was man erlebt, ganz gleich, was es ist. Nicht? Aber dass das Stück bereichert gewesen wäre, könnte ich nicht sagen. Ich meine, man hat das Erlebnis von einem großen Schauspieler, nicht? Und der hat vielleicht nur ein paar große Augenblicke in dem Stück, nicht? Und das zahlt sich natürlich aus, aber es hat mit meinem Stück nichts zu tun, nicht? Oder vielleicht war es ein Antrieb aus dem Stück, nicht? Dass er plötzlich großartig ist, nicht? Und man heulen könnte oder ich weiß es nicht, in Tobsucht ausbrechen, das gibt es schon, nicht? Aber es hat mit dem Stück eigentlich dann nichts zu tun, es sind auch nur Momente oder ein paar Minuten, nicht? Das ist auch beim Ganz so gewesen, nicht? Also, dass die Leute immer gesagt haben, er ist also wunderbar von A bis Z, das habe ich auch nicht gefunden, das ist bei keinem, nicht? Aber vermutlich sind ein paar Augenblicke oder ein paar Minuten, man hat das Gefühl, das ist besser als alles andere. Und während man die Erkenntnis hat, ist er schon wieder vorbei, nicht? Und er ist wieder normal. Vollkommenheit! Verstehen Sie? Nicht sonst. Mein Neffe, meine Enkelin, was für Menschen. Und Pablo Casals, was für ein Mensch. Was für Menschen! Was für Geschöpfe, was für Unsinnigkeiten! Jeder Einzelne eine unglückliche Natur für sich. Also mit den Aufführungen von Klaus Peimann muss der Thomas Bernhard schon sehr zufrieden gewesen sein, weil er auch in einem Brief an den Unseld schreibt, dass die Inszenierungen seiner Stücke in Österreich, obwohl er, das war im Gefolge von dem Holzfällenskandal, eigentlich alle Aufführungen verboten hat für Österreich. Er hat gesagt, ja, wegen künstlerischer und freundschaftlicher Verbundenheit ist es ganz klar, dass der Peimann die weiter inszenieren kann. Und so etwas würde der Thomas Bernhard nicht schreiben, wenn er es nicht ernst meint. Ja, da war auch ganz praktisch. Er wusste, die bemühen sich sehr ernsthaft um die Sache, nicht? Und da kann was Schönes entstehen. Also warum sollen die da nicht weiter dran arbeiten können? Dazu gab es immer, also für den Bernhard, schreckliche Befragungen. Ich habe dann mich immer so 3, 4, 5 Tage da eingenistet bei ihm, entweder in der Gurka oder in Gasthöfen oder am Ende auch, durfte ich ja auch in dem Vierkanthof wohnen, in zu kleinen Empirebetten, wo ich ja mit angezogenen Knien nur reinpasste. Das war fürchterlich. Ja. Was habe ich ausgehalten? Habe ich immer ihn ausgequetscht, was hat er jetzt, was passiert da jetzt in ihm, was erlebt er jetzt, warum sagt er das, ist das komisch, was heißt das? Also ich habe ihn immer, und das hat er so fürchterlich gefunden, wie dumm ich bin. Und er hat sich dem aber immer wieder doch ausgesetzt mit furchtbaren, wo er immer gesagt hat, so und jetzt nach einer halben Stunde fragen, jetzt gehen wir was essen und jetzt trinken wir noch einen Most und jetzt, ich habe noch eine Verabredung, wollen wir nicht zusammen den Ofen kaufen und jetzt zeige ich Ihnen nochmal das und das. Also es war ein praktisch permanentes Davonlaufen, ich bin immer wieder spießig und norddeutsch und sorgfältig und tief und verquält, bin ich ihm immer wieder nachgestiefelt und habe alle Niederlagen eingesteckt zugunsten eines profunderen Verstehens auch der psychischen Situation. Das habe ich dann inszeniert. Und was er zeigt, einerseits in diesen seltsamen Generälen und Philosophen und seltsamen Ritter Dene Forst, diese seltsam dekadente, philosophisch gescheite, obskure, teils schwule, teils verrückte Sozietät. Das sind die Auswüchse der Großbourgeoisie in ihrer ganzen Auflösung. Oder diese wirren Kunstfiguren wie Theatermacher, Immanuel Kant, diese Weltverbesserer, diese Künstlerfiguren, ewig auf der Suche nach der Vollendung und eigentlich mehr oder weniger wie Don Quixote, immer an der Unverständlichkeit und an dem Dilettantismus ihrer Umwelt scheiternd, wie Bernhard selber oder wie Glenn Gould oder Joseph Beuys. Diese Figuren, die wird es nicht mehr geben. Es wird eine andere Zeit sein. Und weil er eben einen so wahrhaftigen Bogen, ich sage gern Totentanz dieser Zeit, geliefert hat, wird man das einfach bewahren und wiedererkennen. Und was ich ja das ganz Erstaunlichste finde, ich bin ja hier inzwischen Theaterdirektor und Regisseur am Berliner Ensemble und wir fahren sehr viel durch die ganze Welt. Und ich bin immer wieder verblüfft, wie an den abgelegensten Plätzen Bernhard gespielt wird. Heldenplatz in Paris, allein 3 Inszenierungen gleichzeitig im Repertoire einer Stadt. Vielleicht auch, weil es so tolle Rollen sind. Es kann auch sein, dass die Schauspieler einfach gesagt haben, wir möchten Bernhard spielen. Weil jede von diesen großen Rollen ist die Herausforderung für einen großen Schauspieler. Warten wir doch ab, was der Dr. Frege sagt. Frege? Wo ist doch denn Dr. Frege? Ich habe dich angemeldet für morgen Nachmittag. Unsinn. Das hat doch keinen Wert, dass ich zu Dr. Frege gehe. Der Mann ist ein Dummkopf. Das ist noch schlimmer als alle anderen. Hat doch die Eltern frühzeitig zum Tode gebracht. Es gibt Ärzte, die beschleunigen die Krankheit nur. Frege! Das wäre ein Stümper! Du hast mich angemeldet? Für morgen Nachmittag? Da gehe ich nicht hin. Was sagst du dazu? Deine Schwester bestimmt ganz einfach, dass ich morgen Nachmittag zu Dr. Frege gehe. Ich gehe zu keinem Doktor mehr. Ich suche keinen Doktor mehr auf. Willst du nicht weiter essen? Lass ihn doch in Ruhe. Es ist ja nicht so ausgezeichnet, dass man es essen muss. Ja, sicher nicht. Ihr habt ja beide fast nichts gegessen. Ich erinnere mich, als Frege zum letzten Mal hier im Hause war und ich dabei war, war auch dieser Erzbischof da. Diese Leute passen gut zusammen. Ein Mann wie Frege, rücksichtslos, stumpfsinnig. Und ein Mann wie dieser Erzbischof durch und durch abgefahren. Diese Frege etc. sind entsetzliche Menschen. Die wir fortwährend fliehen, die uns aber immer wieder einholen. Zuerst sind es die Eltern. Dann sind es unsere Lehrer. Dann sind es diese Frege etc. Von diesem Frege müsst ihr euch in Acht nehmen. Von diesen Doktoren. Von diesen Primaren, insbesondere von den Spezialisten. Alle diese Leute verfinstern, worin wir immer weniger Bewegungsfreiheit haben. Nun bin ich ja dem Thomas Bernhard nicht so oft begegnet. Das war gelegentlich natürlich bei Premieren, bei Uraufführungen oder im Umfeld einer Premiere, denn er kam ja nicht zu jeder Premiere. Die hat er sowieso nicht besucht, sondern eine Haupt- oder Generalprobe. Oder er kam dann Tage später. Er mied ja sozusagen den öffentlichen Rummel und das ganze Tamtam, was so leicht entsteht, weil er auf die Aufführung selbst reagieren wollte und nicht auf die Begleitumstände. Ein schönes Erlebnis hatte ich in Wien im Herbst 1986. Es war nachmittags, ich ging über die Kärntnerstraße und plötzlich kommt mir Thomas Bernhard in Begleitung von Grete Hufnagel entgegen. Die Frau eines mit Thomas Bernhard befreundeten Architekten, Grete Hufnagel, war oft die Begleiterin von Thomas Bernhard in den diversen Kaffeehäusern. Und er liebte das ja, wenn er in Kaffeehäuser ging, entweder ganz allein zu sein oder einen Gesprächspartner zu haben. Wobei die Gespräche ja eigentlich immer entspannt waren oder eben auf Dinge bezogen, die mit dem Theater gar nichts zu tun hatten. Wie gesagt, wir begegneten uns da und er fragte mich, wollen wir nicht einen Kaffee trinken? Und ich sagte gern. Insgeheim dachte ich, naja, wir gehen jetzt eine halbe Stunde ins Kaffeehaus und dann kann ich weitergehen und auch in die Buchhandlung gehen, was ich ja unbedingt wollte. Und aus diesem von mir kurz gedachten Gespräch wurde ein vierstündiges Gespräch, in dem Thomas Bernhard natürlich das Wort führte, absolut. Es war ein herrlicher, kurioser Monolog mit gelegentlichen Einwürfen von Grete Hufnagel und mir. Aber kaum haben wir einen Satz gesagt, dann nahm er uns sozusagen das Wort aus dem Mund und spielte mit dem Wort, machte das Wort zu einem besonderen Begriff und warf es wie so ein Tellerwerfer in die Luft und fing es wieder auf. Und das war höchst vergnüglich. Möglicherweise geht es ohne Hitler. Nein, hier nicht. Ohne Hitler geht es hier nicht. Es gibt diese seltsamen Paare im Theater, Tschechow und Stanislavski oder Strindberg und Reinhardt. So ähnlich, ohne mich jetzt mit diesen großartigen Theaterleuten der Vergangenheit gleichsetzen zu wollen, aber doch damit zu kokettieren. So war auch die Paarung Bernhard, Peimann, eine Theater-Love-Story, die daraus auch ihre Essenz bezog, aus dieser gegenseitigen Erwartung und Abhängigkeit. Ohne meine Schauspieler, ohne mich, ohne die Bühnenbildner und Maler, mit denen wir das machten, hätte er gar nicht mehr geschrieben. Ich bin vermessen, das zu sagen. Ich habe ihn immer wieder verführt und bedrängt und erwartet und erhofft. Und das hat ihn immer wieder entzündet. Und das wäre die Essenz, dieser gemeinsame Weg, etwas Wichtiges zusammen zu tun, dass das am Ende zu einer solchen eklatanten Zuspitzung kam, wie der Heldenplatz, der ja doch für mein Leben vermutlich unüberbietbar sein wird. Eine Aufführung, die vom ganzen Land, von der ganzen Republik Österreich, vom Bundespräsidenten bis zum Kardinal, von allen Zeitungen, bekämpft wurde, verhindert werden sollte, von der Polizei, vom Geheimdienst, von den Hundestaffeln, von den Protestlern. Ich bin mehrfach auf der Straße verprügelt worden. Und dass diese wahnwitzige Feindschaft und dieser Hass, dass der mit einem Sieg des Theaters endete, dass dieses Österreich nach der Heldenplatz-Premiere verändert war, das ist wirklich, das war so bis heute. Die große Lüge, dass Österreich ein Opfer des Faschismus gewesen ist, die konnte niemand mehr begehen, sondern alle wussten, die Österreicher waren Täter, wie die Deutschen. Sie sind die Antisemiten gewesen, sie sind die Nazis gewesen. Das hat diese Aufführung tatsächlich ausgelöst. Das war vielleicht der Kristallisationspunkt auch eines Teils meiner Arbeit in meinem Leben sozusagen. Und das war sicher die Essenz meiner Arbeit mit Bernhard. In diesen fürchterlichsten aller Staaten haben sie ja nur die Wahl zwischen roten und schwarzen Schweinen. Ein unerträglicher Gestank breitet sich aus von der Hofburg und vom Ballhausplatz und vom Parlament über dieses ganze verluderte und verkommene Land. Was er im Heldenplatz abliefert, das ist so pauschal, ja, dass man danach eigentlich kein bisschen klüger ist als davor, wenn man es in Bezug auf politische Hintergründe abklopft. Aber andererseits ist gerade Heldenplatz wiederum ein sehr gutes Beispiel, wie dieser Bernhardsche Motor der Dramenerzeugung funktioniert und wie hier diese Pauschalurteile so zum Einsatz kommen, dass es ihm letztlich gelingt, das Publikum auf seine Seite zu kriegen. Und ich erinnere mich, das war übrigens meine einzige wirkliche Begegnung mit Thomas Bernhard vor der Premiere des Heldenplatzes. Ein notorisch konservativer Fuhrwerksunternehmer hat zu einer Demonstration aufgerufen, bei der am Abend der Premiere vor dem Wiener Burgtheater ein Misthaufen abgeladen werden sollte. Und dann hat eine Gruppe von Autoren, es waren nur fünf oder so, hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Und ich war unter dieser Gruppe, die zur Gegendemonstration aufgerufen hatte und hatte also meine Verpflichtung vor dem Burgtheater. Und bin vor der Premiere, also ich weiß nicht, so zwei Stunden davor, etwa ins Café Landmann gegangen und traf dort auf Hilde Spiel. Und die Hilde Spiel hat mich dann zu ihrem Tisch mitgenommen und da war der Thomas Bernhard da. Und da hat er so erzählt über das Stück, das da jetzt und so. Und da sagte er, eigentlich ist es ihm nicht gelungen. Zufrieden ist er nur halbwegs mit dem zweiten Akt, der Rest ist eigentlich nicht gelungen. Aber nachdem das Ganze so wunderbar funktioniert im Vorfeld schon, ist es auch wieder in Ordnung. Er wusste also eigentlich ziemlich genau, was da vor sich geht und dass dieses Stück in hohem Maße von dieser Inszenierung lebt, die um dieses Stück herum gemacht wurde. Und die hat funktioniert. Der Staat, eine Kloake, stinkend und tödlich. Die Kirche, eine weltweite Niedertracht. Die Menschen um einen herum, abgrundtief hässlich und stumpfsinnig. Der Bundespräsident, ein verschlagener, verlogener Banause. Heldenplatz hat in Wirklichkeit in Bezug auf eine Aufarbeitung der österreichischen Geschichte überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es war eine Art von Resonanzraum, der dazu geliefert wurde, zu einem Prozess, der schon im Gange war. Das Ganze hat begonnen 1986 mit Kurt Waldheim und der Anti-Waldheim-Bewegung. Da ist das Ganze explodiert. Und Bernhard ist sozusagen mit seinem Heldenplatz in diese politische Entwicklung mit hineingeraten, geschlittert. Aber natürlich hätte der Herr Beimann gern gehabt, dass das das Zentrum der Welt wird. Das hat er immer gern gehabt, aber dem war nicht so. Man kann das ja heute eigentlich gar nicht mehr glauben, was da los war. Angezettelt von einer Journalistin tauchten in den Zeitungen Zitate aus dem Stück auf und daraufhin stand Österreich Kopf. Angefangen vom Bundespräsidenten bis runter zu den geradezu massenhaft auftretenden anonymen Leserbriefschreibern. Viele Journalisten, viele Politiker und dann eben Zuschauer, die empört waren. Im Haus selbst, im Burgtheater selbst, Kollegen, die dagegen waren. Das war das Hauptthema der Abendnachrichten im Fernsehen. Im Grunde war es eine gigantische, groteske, lächerliche Erregung. Und ich frage mich immer, wieso? Vielleicht, weil er die Wahrheit gesagt hat? Ich glaube, dass man an dem Bernhard in einer exemplarischen Weise studieren kann, was Schreiben ist. Das heißt, die ganze Lebensenergie, eigentlich das ganze Leben, mündet in dieser Literatur. Und dieses total auf das Schreiben organisierte Leben und auch die Art der Isolation, die er dort in dem Bauernhof, wo er ja wirklich nur von diesem schrecklichen Dreikantkäse gelebt hat und sonst gar nichts. Man wurde ja wahnsinnig, ja, wenn er schrieb. Oder eben wirklich nur dieses hastige Essen um 12 im Dorfgasthof und dann wieder geschrieben. Also dieses ausschließlich die ganze, wahrscheinlich auch die Sexualität in eine Abstraktion des Schreibens gebracht, wie auch der Mönch vielleicht alles in die Hoffnung auf Spiritualität versenkt. Ich glaube, so einen Fall haben wir vor uns. Das ist diese kolossale Einsamkeit, die dann auch alles andere absorbiert. Ich hatte oft Angst, wenn ich mit Bernhard, ich habe den ja dann immer besucht da auf dem Land und er hat mich besucht in, was weiß ich, in Bochum und Stuttgart und Wien vor allem natürlich, aber auch wir haben zusammen Ferien gemacht und so. Ich hatte oft Angst, dass ich auch in diesen Zirkel hineingerate, der zum Untergang verurteilten Weggefährten. Also immer, wenn wir da irgendwie in Ohlsdorf waren oder Gmunden oder in dieser ganzen Ecke, in diesem Bernhardland, das so schön ist und so schrecklich zugleich, da kamen immer so Leute. Entweder waren da gerade 4 Kinder tot oder einmal habe ich einen Doppelmörder kennengelernt. Immer irgendwelche. Oder die hat schon wieder eine Todeskrankheit, die hat sich jetzt im Fensterkreuz erhängt, der hat sich das Dirndl angehängt, dieser Rechtsanwalt, den wir gut kennen aus Wien, und hat sich da in der Küche erhängt, als seine Familie nach Hause kam. Also man hatte irgendwann Angst, dass man auch zu diesem Schreckenspersonal gehört. Das hat er angezogen wie ein Magnet. Und beim Bernhard sammelte sich das eben alles an. Und ich bin ja eher so ein froher Mensch, ja, ein optimistischer Mensch. Ich hatte oft das Gefühl, ich werde Teil dieses wahnwitzigen Totentanzes, der ihn umgibt. Und wenn er, was er gerne getan hat, auch so in den besseren Kreisen verkehrte, möglicherweise sich auch aushalten ließ, sei es vom stellvertretenden Parlamentspräsidenten oder vom Kardinal aus Rom oder vom Nuntius, vom Außenminister sozusagen des Papstes. Man hatte immer das Gefühl, dass eigentlich wahrscheinlich wie alle diese großen Gesellschaftsbeschreiber, auch Thomas Mann, dass eigentlich immer messerscharf gesucht wurde, was ist für mich bedeutsam, was kann ich mit dieser Figur, was kann ich mit diesem Schmerz, mit diesem Erlebnis anfangen. Eigentlich habe ich alle Stücke immer nur für den Augenblick inszeniert, dass er glücklich war. Wenn Sie so wollen, eine bizarre Liebesbeziehung, schon auch mit der ganzen Erotik oder vielleicht sogar Sexualität einer solchen einmaligen Theaterfreundschaft, die am Anfang sehr fremd war und auch feindlich. Wenn ich eine Minute zu spät kam aus Hamburg zu einem Treffen in einem Caféhaus in Gmunden, war er schon weg und hat gesagt, kommen Sie morgen wieder, wer nicht pünktlich ist, ist nicht mein Freund. Also, oder dieses ewige 17 und 4 Spielen. Und so wie man gewonnen hat, war man schon todfeind und so. Also, ja. Also er hat sich immer so nette alte Damen geholt, viele von den Burgtheater-Schauspielerinnen, die mussten mit dem 17 und 4 spielen, obwohl er das ganze Haus gehasst hat und diese Frauen gehasst hat. Aber beim 17 und 4 wurden sie gepeinigt und gequält. Wobei wurde ja immer gesagt, dass der Bernhard homosexuell sei. Also dem kann ich, glaube ich, nicht zustimmen. Habe nur mit Schrecken und mit der größten Eifersucht erlebt, wie aber wirklich alle Frauen den Bernhard verfallen sind, was immer sie wollen. Immer wenn gerade irgendwie eine schöne Schauspielerin, nie ein Auge für mich, der ich durchaus zu allem vielleicht bereit gewesen wäre, immer nur von Bernhard, der aber einen bestimmten Punkt nie überschritten hat. Also ich kann mich heute noch erinnern, als ich mit Romy Schneider und Bruno Ganz da aufkreuzte in Wien, war Romy aber auf der Stelle nur noch mit ihren Augen und ihren ganzen Sinnen beim Thomas Bernhard. Nicht, weil er ein großer Schriftsteller ist, sondern weil er ein total interessanter Mann war. Und selbst dieser wunderbare und erotische Bruno Ganz war erstmal für eine Zeit lang aus dem Gefecht. Aber es ging dann wahrscheinlich nie weiter. Ich habe ihn wirklich sehr geliebt und ich bin ja an sich eher auch so ein Alpha-Tier. Ich habe die große Klappe und mache mich wichtig und bin ja vielleicht auch wichtig, wer weiß, ja, weil wir ja so wenig intellektuell haben und alle den Schwanz eingezogen haben. Aber ich habe beim Bernhard wirklich ganz klar die zweite Geige gespielt. Das war von Anfang an klar. Er hat geredet, ich habe zugehört. Eine Konstellation, die sich auch immer in seinen Stücken finden. Er hat bestimmt, wann ich esse, was ich esse. Ja, er hat ja sogar versucht, mir eine Wohnung in Wien zu beschaffen. Dann hatte ich eine sehr schöne Wohnung auf so einem Hügel gefunden, da in dem Wienerwald und wollte da wohnen. Das war toll mit so Vorgaben. Sagte, auf keinen Fall ziehen Sie ins Parkett. Dann kommen entweder die Attentäter oder die Wiener gucken ihn jeden Morgen ins Schlafzimmer. Das geht nicht. Dann hatte ich mir eine Wohnung ausgesucht im zweiten Stock. Wunderbar. Habe ich dann lange, die ganze Zeit gelebt da. Es war ein äußerst unterhaltsamer Mensch, sehr fürsorglich. Er hat sich oft aufgeregt, dass meine Autos zu klein waren. Das heißt, die Autos meiner Freundin. Und er soll mir vielleicht ein Auto zulegen, was wenigstens bis 50 Kilometer einen überleben lässt oder dass ich zu den Hemden trage. Also er war dann auch ein sehr, sehr fürsorglicher, wirklich ein liebenswerter Mensch. Ich kann den Verlust praktisch bis heute nicht verarbeiten. Manchmal sage ich ironisch, ich bin eine von Thomas Bernhards Witwen, träume ganz regelmäßig von ihm. Und zwar sind das immer Träume, die nach dem gleichen Schema ablaufen. Eigentlich lebt er noch. Und ich sehe ihn und sage, Mensch, das ist doch der Bernhard. Bernhard, wieso sind Sie denn? Was ist denn? Sagt er, nicht erzählen. Ich habe eine neue Identität. Ach, und was macht die Gesundheit? Ja, ist alles in Ordnung, alles bestens. Und können wir uns morgen sehen? Ja. Und dann wache ich auf. Also ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, er hat sich eine neue Identität zugelegt. Wahrscheinlich sind das die typischen Witwenträume, diese Phantomträume, dass man immer träumt, der Geliebte oder der wichtige Wegbegleiter, Ehemann, Ehefrau lebt noch. Jetzt bin ich sozusagen aus der Zeit gefallen, weil das, was ich da vertrete, ist nicht mehr der Mainstream. Insofern ist der Verlust von Bernhard noch größer, weil die Kraft der Stücke Bernhards, die ich ja immer verspürt habe und die ich ja alle durchgesetzt habe, ja über Jahrzehnte das deutschsprachige Theater und das europäische Theater geprägt haben, der ist jetzt weg. Also da ist mir, sag mal, das größte Feld meiner Theaterarbeit ist damit plötzlich leer gewesen. Auf der anderen Seite finde ich eben, dass diese großen Geschichten und diese Herausforderung für große Schauspieler, dass das unser Theater ausmacht und so weiter und so weiter. Fundschall, 2. Dezember 86. Lieber Klaus Peimann, nach einem Tee im Ried denke ich selbstverständlich mit größter Intensität, was mit uns in Zukunft zu geschehen hat. Was mache ich mit meiner Theaterarbeit? Bedenken Sie bitte, dass weder der Theatermacher noch Ritter Dene Voss verloren gehen sollen für immer, wenn die Stücke nicht aufgezeichnet werden. Während Sie an Ihrem Richard arbeiten, gehe ich einen wie immer grauenhaften Prosaweg, auf dem es die Prügel nur so hagelt, die ich mir selbst geworfen habe. Ich bin ab 19. in Wien oder Ohlsdorf erreichbar. Sie sollten sich unbedingt melden, wenn Sie mich nicht an den Rand der Verzweiflung bringen wollen. Alle Umwege führen in den Tod. Ihr Thomas B. Wir machen den Versuch, die Gesellschaft zu ändern. Aber das gelingt natürlich nicht. Diese Worte legt Thomas Bernhard dem jungen dramatischen Schriftsteller in seinem Stück Am Ziel in den Mund, der mit seinem Schauspiel Rette sich, wer kann, seinen Durchbruch feiert. Während seiner Premierenfeier laden ihn zwei Frauen ein, die Sommerfrische mit ihnen zu verbringen. Schon seit 20 Jahren fahren Mutter und Tochter gemeinsam nach Katwijk zu ihrem Haus am Meer. Die Salzburger Uraufführung unter Klaus Peimann war im Sommer 1981. Ein Jahr später wurde diese Inszenierung aus dem Schauspielhaus Bochum für das Radio aufgezeichnet, mit Marianne Hoppe und Kirsten Dehne als Mutter und Tochter und Branko Samarowski als Schriftsteller. Die dramatischen Schriftsteller haben nicht so viel Ruhe und nicht so viel Zeit. Kaum ist die eine Idee verarbeitet. Ja. Sie sind ja kein reproduzierender Künstler. Das Schöpferische lässt weder Zeit noch Ruhe. Daran gehen Sie alle zugrunde. Ich dachte, ich werde, wenn wir hier ankommen, mein Sommerkleid anziehen. Und nun habe ich den Wintermantel an und will ihn gar nicht mehr ausziehen. Wie gut, dass wir die Wintermäntel angezogen haben. Was die Kleider betrifft, darf man sich nicht nach dem Kalender richten. Es heißt, wir steuern einer Eiszeit zu. Wie denken Sie über diese These? Ich weiß nicht. Ach Gott, es gibt so viel Anzeichen dafür. Die Wissenschaft sagt es auch. Es waren ganz andere Sommer früher. Nie habe ich im Sommer den Wintermantel angehabt. Der Golfstrom ist schon beinahe wirkungslos. Komm her, mein Kind. Komm her. Ich habe meinem Mann versprochen auf dem Totenbett. Wissen Sie, dass ich für meine Tochter immer da sein werde. Mein Kind hat sich nicht zu fürchten. Sagen Sie, War Ihre Mutter ein fröhlicher Mensch? Sie müssen nicht antworten. Ich könnte mir denken, dass Ihre Mutter ein fröhlicher Mensch gewesen ist. Es ist so viel Witz in Ihrem Stück. Ein Glück, dass aus der Karriere meiner Tochter nichts geworden ist. Stellen Sie sich vor, sie wäre heute eine Soubrette. Daraus wurde nichts. Aber das ist 20 Jahre her, dass sie so etwas wie eine Gesangskarriere im Kopf gehabt hatte. Dann versagten die Stimmbänder. Das war mein Glück. Möglicherweise stünde ich jetzt allein da. So habe ich mein Kind, das mich beschützt. Und umgekehrt. Ich habe mein Kind an mich gefesselt, wissen Sie? Und umgekehrt. Und wir ziehen an diesen Fesseln. Immer. Für alle Zeit. Wir sind das Werk meines Mannes. Wissen Sie, was ein Gusswerk ist? Natürlich nicht. Ich wusste es auch nicht. Ich traf vor vielen Jahren einen Mann, der sagte, er habe ein Gusswerk. Das fand ich sehr komisch. Und zu dem Gusswerk habe er ein Haus am Meer. Ach, wissen Sie, die Menschen kommen in ganz merkwürdige Zufälligkeiten, wie gesagt wird. Und das ganze Leben ändert sich. Sagen Sie, warum haben Sie sofort eingewilligt? Eingewilligt? In was? Mit uns nach Katwijk zu fahren. Eingewilligt? Ich habe sofort eingewilligt. Ich weiß es nicht. Sagen Sie es nicht. Es sind zu viele Möglichkeiten, deren wegen Sie eingewilligt haben. Wenn wir zu viel nachdenken müssen, es ist nichts grundlos getan. Ja, vielleicht. Vielleicht waren Sie ganz einfach überdrüssig der Stadt, so wie wir, und wollten an die See. Das ist verständlich. Die Unbeschwertheit lockte Sie. Die frische Luft. Die Möglichkeit, ein Abenteuer. Ja. Wenn wir zu viel nachdenken, treten wir auf der Stelle. Aber wenn wir uns dem Zufall überlassen... Spontan, augenblicklich. Wenn wir nicht fragen, warum und wieso. Da oben werden Sie viele gute Ideen haben. Bleiben Sie, bis Ihr Zimmer gerichtet ist. Glauben Sie mir, wir sind glücklich, dass Sie da sind. Sind wir das nicht, mein Kind? Ja, sehr. Ich und Mama auch. Ja, wir beide. Du sollst nur das Wichtigste auspacken. Die Schuhe packen die Mädchen aus. Man darf den Leuten aber nicht alles überlassen, die feinen Stoffe nicht. Deshalb packen wir ja auch lieber selbst ein und selbst aus. An meine Wäsche lasse ich niemanden. Du musst nicht alles auspacken, wenn du keine Lust hast. Es ist alles so teuer und schlecht gearbeitet. Alle meine Sachen sind Jahrzehnte alt. Wir haben so viel mit und ziehen doch immer das Gleiche an. Aber andererseits können wir nicht mit einem einzigen Kleidungsstück hierher reisen. Plötzlich gab es vor 3 Jahren einen Ball. Da sind wir hingegangen. Offiziere, Kapitäne. Der sogenannte Hochseeball. Waren Sie denn jemals auf einem Ball? Nein, nie. Das habe ich mir gedacht. Aber Sie beschreiben doch in Ihrem Drama einen Ball und ganz ausgezeichnet. Merkwürdig. Man muss also nicht auf einem Ball gewesen sein, um einen Ball ganz ausgezeichnet beschreiben zu können. Man muss nicht kennen, was man beschreibt. Ich war ja auch nie im Zuchthaus. Oh, und Sie beschreiben es so, dass mir beinahe der Atem stockte. Sie haben ein gutes Einfühlungsvermögen. Und? Stil, mein Herr. Aber ich verstehe davon nichts. Ich verstehe überhaupt nichts von Literatur. Aber dieser Gedanke hat mich nie gequält. Dafür habe ich gelernt, wie man addiert und subtrahiert. Aber das war absolut lebensnotwendig. Von einem bestimmten Zeitpunkt an, sagten Sie, darf man bestimmte Menschen fragen. So war es nicht gesagt. Ich sagte... Dann reden Sie, wenn man Sie dazu zwingt. Weil Sie genug abgesichert sind? Vielleicht. Aber wir leben nur, wenn wir fragen. Wir existieren nur, wenn wir fragen, obwohl wir wissen, dass wir keine Antwort bekommen. Wir bekommen keine Antwort, die von uns akzeptiert werden kann. Ist es so? Möglicherweise ist es so. Am Lebensende stellen wir fest, dass wir das ganze Leben lauter Fragen gestellt, aber keine einzige Antwort bekommen haben. Ja, das ist deprimierend, gnädige Frau. Aber wir machen uns doch immer wieder Illusionen. Wir glauben nicht, dass alles so hoffnungslos ist, dass alles so böse ist. Wir nehmen immer wieder an, es ist alles nicht so böse, während es doch nur böse ist. Denken Sie, alle sind noch gestorben daran, weil alles so böse ist. Weil die Natur so böse ist. Das sage ich in meinem Stück. Die Menschen sterben, weil alles so böse ist. Hast du das gehört? Das sind meine Gedanken. Vielleicht hat mich deshalb Ihr Stück so fasziniert, weil Sie in ihm meine eigenen Gedanken aussprechen. Alles in dem Stück könnte von mir sein. Auch die Idee könnte von mir sein. Jeder Ihrer Figuren spricht, wie ich spreche. Andererseits ist es doch so, dass alle Figuren so sprechen wie Sie. Jede ihrer Figuren denkt wie sie und spricht wie sie. Wenn man es genau nimmt, sprechen alle aus dem einen und einer spricht immer wie alle. Dadurch bekommt das Ganze etwas Universelles. Ganz recht. Wir denken, das ist typisch dieser Mensch. Und dabei sind wir es. Auch wir. Aber das ist beinahe spiritistisch. Das war Die lange Nacht über Thomas Bernhard von Sabine Fringes. Im Originalton sprachen Hermann Beil, Josef Haslinger und Klaus Peimann. Es sprachen Manuela Alfons, Thomas Lang, Josef Tratnik und Matthias Hase. Ton und Technik Hendrik Manok und Anna Dein. Redaktion Monika Künzel, Regie die Autorin. Während der Arbeit an dieser Sendung träumte auch sie von Thomas Bernhard. Und ich sitzen am Tisch in einer Küche irgendwo auf dem Land. Bernhard ist gut aufgelegt, spricht mir von der Natur des Menschen. Es ist hellichter Tag. Am nächsten Morgen heißt es, Bernhard sei über Nacht verstorben. Auf einer Kassette ist das Gespräch mit ihm festgehalten. Doch das Band ist marode. Die Stimmen früherer Interviewpartner überlagern mehr und mehr Bernhards Stimme. Wie gütig er sprach, fast väterlich. Als habe er mich mit der Welt und den Menschen versöhnt. Als habe er mich tief getröstet. Thank you. Aber ich habe Ihnen dann doch diese ganze Geschichte erzählt. Nicht die ganze Geschichte, sagte der Hutmacher. Die ganze Geschichte erzählen ist unmöglich, absolut unmöglich. Und auch, dass, wenn man eine Geschichte erzählt, man in Wirklichkeit eine ganz andere, nur nicht die Geschichte, die man erzählt, erzählt. Man macht ein paar Andeutungen, aber man erzählt die Geschichte nicht. Aber in jedem Fall eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte ist in Wirklichkeit das, was man nicht erzählt. Indem man die eigentliche Geschichte nicht erzählt, erzählt man die Geschichte. Diese ganze Geschichte zu erzählen wäre wohl unmöglich, gleich ob das fürchterlich wäre oder nicht. Aber was ich erzählt habe, ist ja schon fürchterlich genug. Allein, was ich jetzt schon erzählt habe, ist genug.